Willst du lauschen, Digga? Guck mal, was der Papa hat. Grafikkarten auf der Türme, also brauchst du viel mehr Lack. Du willst einen Einzelkampf mit Schlagstock oder Gaspistole? Hab die 1080 Ti, mit der ich dir den Arsch versohle. Viele wissen, wer der Grafikkartenpate ist. Der Typ, der mit GPUs als ein Dealer Gras besitzt. Brauch kein Bodyguard, hab die grünen Leute. Mach den Überfall, kassiere danach dicke grüne Beute. Ey, selbst die FPS-Anzeige macht leider nur Faxen. Und frag mich, Digga, wann bist du denn endlich mal erwachsen? Gar nicht, du willst eine Antwort auf die Frage. Hauptsache grün, sagt der Grafikkartenpate. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate. Du willst gerne zocken, kein Problem, einfach geil anzusehen. Battlefield 1, Mann auf Ultra und mehr Leistung als Athleten, WQHD oder 4K, stell mich easy auf der Schulter. Ey, der Boss braucht keinen seidenen Mantel. Geht du fleißig pumpen, hab ne 1080 als Hantel. Ah, esse nur auf schöne PCBs. Ich bin kein Veganer, doch habe mehr Grün als im Garten, sprich, Digga. Dank Nvidia bin ich Level Maximus. Und komm ich auf dem Traber, gibst du mir auf die Hand nen Kuss. Ich bin nicht abgehoben, sondern kalt wie Grafikkarten. Zieh ich meine Waffe, lässt du dich danach vom Arzt beraten. Da es für mich nur um FPS geht, bleib ich lieber bei den Grünen, da bekomm ich Qualität. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate. Yeah, Hauptwaffe, sag hallo zur TI. Nicht mal das A-Team oder die von CSI. Komm mir auf die Spuren, bisschen Beefel FPS. Ich habe, egal was passiert, bleibt der Grafikkartenpate.